Erster Gott sagt, dass der Himmel sein Thron und die Erde sein Fußschemel ist, weshalb kein von Menschen gebautes Haus ihm als Wohnort genügen kann. Zweiter, da Gott alles mit seinen eigenen Händen gemacht hat, blickt er besonders auf die Menschen, die bescheiden sind und vor seinem Wort Ehrfurcht haben. Dritter, manche Menschen bringen zwar Opfer dar, aber gleichzeitig begehen sie Verbrechen oder ehren Götzen, weil sie nur ihren eigenen Wünschen folgen. Vierter, deshalb wird Gott ihnen das Unglück schicken, das sie fürchten, weil sie nicht geantwortet haben, als er sie rief und zu ihnen sprach. Fünfter, diejenigen, die Gott ehren, werden von ihren eigenen Brüdern verspottet, doch am Ende werden diese Spötter beschämt werden, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt. Sechster, man hört lauten Lärm aus der Stadt und dem Tempel, weil Gott seinen Feinden jetzt das zurückzahlt, was sie durch ihre Taten verdient haben. Siebter, bevor die Wehen überhaupt begannen, hat die Stadt schon geboren und ein Kind zur Welt gebracht, noch bevor Schmerzen auftraten. Achter, niemand hat jemals so etwas Seltsames gesehen, dass ein ganzes Volk oder ein Land an nur einem einzigen Tag geboren wird. Neunter, Gott fragt, ob er eine Geburt beginnen würde, ohne sie auch zu vollenden, denn er lässt das neue Leben sicher entstehen. Zehnter, alle Menschen, die Jerusalem lieben oder über sie getrauert haben, sollen sich jetzt gemeinsam mit der Stadt freuen und laut jubeln. Elfter, ihr werdet dort tiefen Trost finden und euch an dem großen Reichtum und der Herrlichkeit der Stadt erfreuen können. Zwölfter, Gott verspricht, dass er Frieden wie einen breiten Strom nach Jerusalem fließen lässt, damit die Menschen dort wie geliebte Kinder versorgt werden. 13. So wie eine Mutter ihr Kind tröstet, wird Gott sein Volk in Jerusalem trösten, damit sie wieder neue Hoffnung und Freude finden. 14. Wenn ihr das seht, wird euer Herz voller Freude sein, während Gott seinen Dienern hilft und seinen Feinden seinen Zorn zeigt. 15. Gott wird mit Feuer und schnellen Wagen kommen, um sein Urteil zu vollstrecken und die Ungehorsamen mit großer Strenge zu bestrafen. 16. Durch Feuer und sein Schwert wird Gott über alle Menschen richten, so dass viele Menschen wegen ihrer Schuld fallen werden. 17. Diejenigen, die sich für heidnische Bräuche reinigen und verbotene Tiere essen, werden gemeinsam ein plötzliches Ende finden, sagt der Herr. 18. Da Gott ihre Taten und Gedanken genau kennt, wird er alle Völker und Sprachen versammeln, damit sie seine Herrlichkeit sehen können. 19. Er wird ein Zeichen setzen und Boten in ferne Länder schicken, damit auch die Völker, die ihn noch nicht kennen, von seinem Ruhm hören. 20. Diese Boten werden die Israeliten aus allen Nationen auf verschiedenen Transportmitteln zurück nach Jerusalem bringen, so wie man Gott reine Opfergaben bringt. 21. Gott kündigt an, dass er sogar einige von diesen zurückgekehrten Menschen auswählen wird, damit sie ihm als Priester dienen. 22. So wie der neue Himmel und die neue Erde, die Gott erschafft, ewig bleiben, so wird auch der Name seines Volkes für immer bestehen. 23. In der Zukunft werden alle Menschen regelmäßig nach Jerusalem kommen, um Gott an den Feiertagen gemeinsam anzubeten und ihn zu ehren. 24. Wenn sie hinausgehen, werden sie das Schicksal derer sehen, die gegen Gott rebelliert haben, denn deren Strafe wird niemals ein Ende haben.